Und jetzt im Schneckenradio Saufgetränke. Genussmittel zum Empfehlen oder Warnen. Ein herzliches Willkommen zu einer Mischmasch-Folge aus Ibtown-Cast und Saufcast und Düsseldorf-Cast haben wir noch gar nicht. Also irgendwie sowas. Ich habe in Düsseldorf ein Produkt eines Imbürners gekauft. Ich weiß gar nicht, ob der richtige Imbürner ist, aber er hat es mal so behauptet. Der in Hamburg wohnt und es ist ein Getränk. Und ich mache es jetzt schon auf. Ich dachte, erst labere ich da irgendwie einen an und dann warte ich, bis ich fertig bin. Dann ist es vielleicht noch mehr intensiver gekühlt. Aber ich mach's jetzt von Anfang an. Also das ist eine sogenannte Premium Cola von einigen Leuten aus Hamburg. Also die kommen allerdings aus dem Texelburger Land. Das ist jetzt diese Kohlensäure, die man hier so hören kann. Und zwar diese Cola ist entstanden dadurch, dass wohl vor 15 Jahren irgendwie Uwe Lübbermann, ich meine, der hätte nicht in Imbüren gewohnt, ich weiß es nicht ganz genau und sowas, aber mag sein, dass er in Imbüren geboren worden ist. Ich bin gerade wieder über ihn gestoßen, weil Aura ja eigentlich ihre normale DE-Domain verloren hat. Und zwar aura-partytempel.de, da ist jetzt irgendwas anderes drauf. Und da hatte ich gesehen, es gibt auch Aura ohne Bindestrich partytempel.de. Und das gehört Uwe Lübbermann, die damals, also vor auch schon wieder 15 Jahren, sich hingesetzt haben und eine ähnliche Seite aufgebaut haben, um gegen Hausregeln der Aura zu protestieren. Und die Seite gibt es eigentlich immer noch. Sollte runtergenommen werden, wenn die mal hausregeltechnisch sich bessern und haben sie wohl offensichtlich nie. Und da erinnerte ich mich daran. Ich meine, da habe ich gelesen, dass Uwe behauptet, er komme aus Imbüren. Und hat da so einen Anfahrtsweg, wie er da so zur Aura kommt. Und ist wohl wegen seinen Schuhen nicht reingekommen und es hat ihn so gewurmt. Dann gab es diese Internetseite. Da erinnerte ich mich, dass er eigentlich auch diese Cola mal gemacht hat. Und diese Cola gibt es immer noch. Und sie wird auch in Düsseldorf vertrieben. Das ist also für mich dann erreichbar, dass ich mal endlich mal an diese Cola komme. Also in Imbüren gibt es sowas eigentlich nicht. Ich habe zwar einen Brauseladen auch in Bielefeld damals mal aufgemacht, aber auch dort gab es das jetzt nicht, sondern irgendwelche anderen Brausedinger. Und da war eigentlich bei mir so, also es gab so Limonaden und so weiter und so fort. Und das ist so etwas, das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich trinke jetzt nicht überzuckertes Wasserzeugs. Wüsst jetzt nicht warum, wegen dem Aroma und keine Ahnung was. Und haut dann doch nur auf die Figur. Und da dachte ich, nee, es ist jetzt nichts für dich. Uwe Lübbermann hat jetzt eine Cola entwickelt vor ein paar Jahren mit Mitstreitern, weil die Afri-Cola von einem herben, stark koffeinhaltigen Getränk zu einer Billig-Cola geschmackstechnisch sich gewandelt hat. Und ich habe die Afri-Cola, glaube ich, wirklich nur als so eine Cola erlebt, die halt so wie eine Aldi-Cola schmeckt. Das heißt, ich habe nicht erlebt, dass die jetzt schlechter schmeckt oder dass sie jetzt mir persönlich überhaupt erstmal gut schmeckt. Die Premium-Cola soll jetzt das genaue Rezept beinhalten, nachdem damals die Afri-Cola hergestellt worden sein soll und sie ärgern sich noch oder sagen von wegen, also die Afri-Cola ist zwar jetzt zu einem alten Rezept zurückgegangen, aber nicht hundertprozentig. Die Premium-Cola kommt in einer, das scheint schon eine spezielle, also es ist so eine Art Bierflasche, scheint das zu sein, so eine durchsichtige Bierflasche, glaube ich, ist das. Also jetzt keine eigene Herstellung, sondern jetzt die nehmen sie dafür. Ohne irgendein Logo, also die Flasche hat überhaupt kein Logo, sondern einfach nur, steht dran, wie lange sie haltbar ist. Und dann steht hier Premium Cola Limonade, Pfand 15 Cent, 30, 0,3 Franken. Ich weiß gar nicht, was ist denn die Einheit in Schweiz jetzt? Franken und Cent, haben die auch Cent? Premium Cola.de, erhöhter Koffeingehalt. 25 Milligramm pro 100 Milliliter. Das sind jetzt also, das ist nur 0,3 Flasche, also irgendwas 50, 60. Milligramm schätze ich jetzt mal für Kinder und schwangere oder stillende Frauen. Nicht empfohlen. Zutaten: Wasser, Zucker, Kohlensäure, Farbstoff, Ammonsulfid, Zuckercouleur, Säurungsmittel, Phosphorsäure und Zitronensäure, Koffein, natürliches Aroma, Uwe Lippemann, Brauerknecht, Graben. 45 in Deutschland, 20459 Hamburg. Mindestens halber bis Ende, keine Ahnung was, ich gieße ein. Ja, den Sound könnte man auch nochmal wieder verwenden, was? Es riecht eigentlich nach Billig-Cola. Also ein bisschen anders. Also die Tendenz vom Geruch her geht in Richtung Billig-Cola. Aber es riecht noch ein bisschen zitroniger. Wobei das ja auch hier Zitronensäure dann ist. Das heißt, es ist nichts richtig von der Zitrone, sondern irgendwie ein Chemiezeugs. Was mich halt wundert, dass das Ding als Bio-Produkt beworben wird. Biozensiert für Bier und Limonaden. Öko-Kontrollstelle.de Öko 006 via Absert. Also auch auf der Internetseite wird gesagt, das ist ein Bioprodukt. Okay, ja, vielleicht kommen die ja aus irgendwelchen sonderbaren Herstellungsräumen, wo keine Ahnung was ist. Gut, aber da kann man halt sich zumindest mal einbilden, das wäre jetzt ein Biogetränk. Das schmeckt besser als eine Dingens-Cola, eine Supermarkt-Cola, muss ich sagen, ja. Es schmeckt auch relativ typisch für eine Cola. Und ich glaube, man könnte jetzt noch einen besseren Effekt haben, wenn man tatsächlich hier irgendwie so halt Eis reintut oder Zitrone. Also es wird gesagt, es ist eigentlich weniger Zucker drin und mehr Koffein. Hier steht eigentlich auch nur drin, dass die zweitmeiste Zutat Zucker ist. Ich weiß jetzt nicht, auf der Internetseite, da gibt es jetzt auch eine Rubrik für Cola. Upsala. Aber da sehe ich jetzt nur Werbesprech sozusagen. Wobei sie halt keine Werbung machen für das Produkt. Und das ist schon ein bisschen... hier steht Licht an, aber ich kann nicht Licht anmachen. Doch, ich kann es auf Weiß umschalten. Dafür ist dieses Produkt schon in einigen Läden erhältlich. Also in Düsseldorf halt in zwei, glaube ich, Restaurants. Also das eine ist ein Pizzaladen. Ja, also wer jetzt eine Aversion auf Coca-Cola hat, kann umsteigen auf Premium-Cola. Und das schmeckt halt wie eine Cola. Und ich meine, mir hat die Afri-Cola damals auch wirklich nicht geschmeckt. Also zu, keine Ahnung was. Auch wenn das jetzt wirklich ewig her ist, aber ich glaube, das kann ich jetzt einigermaßen verstehen, wenn jemand gesagt hat, also der Geschmack hat sich jetzt total verändert, wir möchten das alte Produkt wieder haben. Afri-Cola war auch schmeckte nach einer sehr billigen Cola. Die hier nicht. Ich kann das jetzt nicht bewerten, inwieweit der erhöhte Koffeingehalt einhaut. Im Gegensatz zu irgendeiner anderen Cola. Ich muss jetzt auch sagen, ich weiß jetzt nicht, ob ich da jetzt großartig Wert drauf lege, dass da super viel Koffein drin ist. Dazu gibt es ja mittlerweile sozusagen ja auch die Dingens. Red Bull, was heißt das? Wie heißt denn das? Diese. Koffeinbomben. Fällt mir gerade nicht ein. Wobei da natürlich unheimlich viel Zucker drin ist. Also ich glaube da quasi, wenn man ein gewichtstechnisches Problem hat, dann merkt man schon jedes einzelne Getränk so. So. Ja, also das ist soweit zu dem Getränk. Es schmeckt wie Cola, es schmeckt besser als die Billig-Cola, es schmeckt nicht so ganz wie Coca-Cola. Aber es mag halt sein, dass es von der Zuckerbelastung, man muss öfter aufstoßen hiervon. Ja, aber dann scheint ja die Kohlensäure ganz gut da noch drin zu sein. Es ist natürlich relativ teuer. Also hier im Pizzaladen hat es gerade 3 Euro gekostet für eine 0,3 Flasche. Wenn man an einen Getränkehändler kommt, der das bestellen kann, wird sich das wahrscheinlich rechnen, aber es wird dann wahrscheinlich knapp unter 2 Euro liegen. Ich kenne jetzt den Preis einer einzelnen Flasche jetzt irgendwie so nicht. Und das ist halt kein Getränk, was man jetzt irgendwie so literweise dann trinkt, sondern mal eine Flasche. Wenn man das wirklich toll findet. Also, dass es so viel mehr kostet, so nach dem Motto, im normalen Gebrauch. Ja. Ibbenbürner können in die Welt gehen und sagen, das ist ein Ibbenbürner Getränk. Premium Cola und sowas und sich darauf einbilden. Wenn sie das mal kriegen, tut auch keinem weh dann und ja, nicht wahr? Aber ansonsten, der Laden ist jetzt auch nicht so, ist nicht so in Laufnähe bei uns. Das heißt also, so unbedingt dauernd da vorbeigehen werde ich dann auch nicht. Irgendwas brummt da gerade. Ja, und was ich noch erzählen wollte, der Uwe, den hatte ich da schon mal auf dem Schirm, auch wegen der Cola. Und ich weiß nicht mehr, wie ich damals da drauf gekommen bin und sowas. Aber er hat einen guten Kumpel aus Lienen. Und der hat Comics gemacht. Und den habe ich auch schon mal kontaktiert. Ich glaube, bezüglich des IP.com. Projekts, ob er uns nicht was zeichnet und er hat nie zurückgeschrieben. Und aber der Gedanke, das selbst jetzt Internetseiten jetzt so mit Comic-Sachen zu verbinden, der war eigentlich immer noch gegeben und daraus entstand eigentlich auch irgendwann eine Idee, also Comics auf Ibtown selber zu platzieren. Also insofern gedanklich bin ich noch relativ nah bei den Jungs da. Und deswegen ist das alles immer so ein bisschen im Hinterkopf geblieben. Auch wenn wir jetzt comic-technisch nicht zusammengekommen sind und getränketechnisch. Es ist auf der Rückseite was. Das sehe ich jetzt. Wenn man. Aber. Also, so geil ist. Also, du kannst die Flasche jetzt leer saufen und du kannst im Inneren des. Im Inneren des Etiketts kannst du jetzt ein. Was ist das? Ein LKW? Ein LKW mit Ladefläche? Oder so, sieht aus wie eine Feuerwehr. Da steht Redefine Global Solidarity auf der Ladefläche. Gebe ich das mal vorher rein, dann sehe ich dann vielleicht auch mal. Wenn ich das abziehe, dann sehe ich allerdings nichts, weil dann geht es kaputt. Und da steht Cardus.org. Also noch eine schöne Botschaft, wenn man die Flasche leer trinkt. So, und ich glaube, das waren sämtliche Geschichten. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie mir gewogen. Schalten Sie wieder ein, wenn es wieder heißt, keine Ahnung, welcher Podcast das gerade gewesen ist. Und noch eine schöne, erfolgreiche Woche. Tschüss.